Die Brontë-Schwestern. Schriftstellerin. Ich bin kein Engel. Und bis zu meinem Tod werde ich auch nie einer sein. Ich werde immer nur ich selbst sein. Charlotte Brontë. Geboren im Jahr 1816, gestorben im Jahr 1855. England. In einem kalten, düsteren Haus im Norden Englands lebten einst drei Schwestern, Charlotte, Emily und Anne. Sie waren viel allein und um sich die Zeit zu vertreiben, dachten sie sich Geschichten und Gedichte aus. Eines Tages beschloss Charlotte, ihre Gedichte einem berühmten englischen Dichter zu schicken und ihn um seine Meinung zu bitten. Ihre Gedichte gefielen ihm gar nicht, schrieb er ihr, und überhaupt sei Literatur nur etwas für Männer. Doch Charlotte schrieb weiter. Eines Abends fand sie auf Emilys Schreibtisch ein aufgeschlagenes Notizbuch. »Wieso hast du uns deine Gedichte nie gezeigt?«, fragte sie ihre Schwester. »Sie sind großartig.« Erst war Emily wütend, weil Charlotte unerlaubt ihre persönlichen Aufzeichnungen gelesen hatte. Doch als sie sich beruhigt hatte, machte Charlotte den beiden Schwestern einen Vorschlag. Alle drei sollten sie Gedichte schreiben und sie gemeinsam veröffentlichen. Emily und Anne stimmten zu. Als der Band endlich erschien, wurden ganze 2 Exemplare verkauft. Doch die Schwestern gaben nicht auf, sondern arbeiteten heimlich weiter und besprachen ihre Texte beim Essen. Inzwischen arbeiteten alle drei an Romanen, die auch veröffentlicht wurden und großen Erfolg hatten. Da viele Menschen jener Zeit es nicht glauben konnten, dass drei Mädchen vom Land die Autorinnen dieser Romane sein sollten, mussten Emily, Charlotte und Anne extra nach London reisen, um zu beweisen, dass sie die Bücher tatsächlich geschrieben hatten. Die Romane der Brontë-Schwestern wurden in zahllose Sprachen übersetzt und von Millionen Menschen in aller Welt gelesen.